Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mal wieder mit einer App für iOS, und zwar der App Mimi oder Mimi Music. Musik gemacht für deine Ohren. Gratis-App, Versionsnummer 3.1 liegt vor, Größe 36 Megabyte, Deutsch, Arabisch, Englisch, Französisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden. Erfordert mindestens iOS 9.0 oder neuer und hat bei 775 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Ich lese einfach mal die Beschreibung vor. So, personalisiere deinen Klang mit Mimi, weil das beste Musikerlebnis ein persönliches ist. Klarer, kräftiger und voller Klang personalisiert für deine Ohren. Mimi ist die Art, mit der man hören sollte. Hören wir, was unsere Benutzer sagen. Dann kommen einige Bewertungen zum Beispiel. Die Musik wird klarer und angenehmer für das Ohr, viel mehr Groove in der Musik. Oder ich liebe diese App, unbedingt herunterladen. Sie macht die Musik so nice. Benutze Mimi für Personalisierung deiner Musik basierend auf deinem eigenen Hörprofil. Höre mehr Nuancen und kräftigere Klänge in deiner Musik. Drehe die Lautstärke herunter und genieße die gesündeste Art des Hörens. Genieße eine einzigartige Qualität. Entdecke deine Liebe zur Musik neu, besonders wenn du Probleme beim Hören hast. Höre deine gesamte Musik, auch im Flugzeug oder in der U-Bahn. Erhalte das Gefühl, in der ersten Reihe eines Konzerts zu sitzen. Warum klingt es besser? Mimi Music wurde von der Art angeregt, wie das menschliche Ohr funktioniert. Es hilft dir, jede einzelne Nuance in deiner Musik mit mehr Klarheit zu hören. Basierend auf umfangreicher Forschung und Entwicklung haben wir eine einzigartige, zum Patent anstehende Technik gefunden, die die Art deines Hörens fundamental verbessert. Wir tun dies, indem wir deiner Musik Anhaltspunkte hinzufügen, die dein Gehirn bei der Erkennung von Kontrast im Klang unterstützt. Was macht Mimification? Haben wir gerade ein Verb aus unserem Namen gemacht? Es ist eine andere Art der Verarbeitung, die dir die Kraft gibt, ihre Musik wirklich auf die Art zu hören, die du bevorzugst. Wir personalisieren die Art, wie du deine Musik hörst, indem wir einen Fingerabdruck deines Ohrs mit der Mimi Hörtest App erstellen. Du kannst deine Musik an die Art anpassen, auf die du hören solltest, auf ihre beste. Jeder, du eingeschlossen, hört anders. Daher haben wir bei der Konstruktion von Mimi Music alle Hörfähigkeiten bedacht. Das ist das Schöne an Mimi Music. Es wurde gebaut, um zu deinen Bedürfnissen zu passen, und es überlässt es komplett dir zu entscheiden, wie viel Tiefe und Klarheit du benötigst. Gesundes Hören. Mit Mimi klingt deine Musik nicht nur besser, sondern sie ist auch netter zu deinen Ohren. Warum? Es wird dir möglich, die Lautstärke herunterzudrehen, während du Mimi zuhörst. Bemerke, dass du es genauso laut erscheint. Wenn du deinen Klang mimifizieren, fügst du ihr Qualität und Lautheit hinzu, ohne destruktiv für deine Ohren zu sein. Es liegt weiter an dir, sie auf einer sicheren Hörstufe zu behalten. Aber du musst die Lautstärke nicht mehr voll aufdrehen, um das meiste aus deiner Musik zu holen. Jetzt genieße die Songs. Was macht ihr mit der App? Ganz einfach, ihr startet sie erstmal. Sie hat Zugriff zum Beispiel auf eure iTunes Bibliothek, auf eure lokale Musik auf eurem iPhone. Ich glaube irgendwie, es gibt auch Zugriff auf Soundcloud oder nur über Umwege, irgendwie sowas. Interessiert mich persönlich nicht, nutze ich nicht. Ihr macht einen Hörabdruck. Wie macht man das? Es öffnet sich ein Feld, es werden Klänge abgespielt, und sobald man einen Klang rechts oder links hört, drückt man auf den Button rechts oder eben links, und so nach ein paar Runden, ich glaube 2 Minuten dauert das ungefähr, ist der Hörabdruck erstellt, und danach richtet sich dann ja die Musik oder so wird die Musik verändert, die abgespielt wird. Irgendwie sowas. Ich sehe hier gerade nochmal im Screenshot, man kann es mit iTunes, Spotify oder Soundcloud nutzen. Also, die App verändert eure Musik und ist auch halt ein Audio-Player. Es wird empfohlen, zum Beispiel den Hörabdruck zu machen mit den Earpods. Klar sind sowieso dabei und danach soll das wohl auch mit jedem anderen Ohrhörer gehen. Wohl eher mit kabelgebundenen als mit Bluetooth-Kopfhörern, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Ich muss sagen, ich höre meine Musik unterwegs mit einem, ich glaube 16 Euro oder 18 Euro teuren Bluetooth-Headset von Pearl. Baugleiche Modelle gibt's auch von oder bei anderen Firmen. Also, was will ich damit sagen? Ich bin tatsächlich zufrieden. Ich bin kein audiophiler Mensch, habe ich schon mehrfach erwähnt. Ich bin froh, einfach Musik zu hören und der Klang von diesem günstigen Headset reicht mir persönlich vollkommen aus. Ich glaube, nachdem ich diesen Hörabdruck oder wieder, ja, Hörabdruck, nein, wie heißt es? Hörabdruck gemacht habe, glaube ich, klingt die Musik mit der Mimi-App anders als mit der normalen Musik-App oder wenn ich das ohne die Effekte abspiele. Ob das besser klingt oder nicht besser klingt, da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Beziehungsweise ich glaube halt auch nur, dass ich den Unterschied höre. Ich bin mir selber nicht so ganz sicher. Ich glaube daran, dass die App bestimmt was Tolles macht. Das glaube ich einfach mal. Ich glaube nur, ich bin nicht der Anwendungsfall. Ich glaube, ich bin die falsche Zielgruppe für die App. Genau. Sagen wir es einfach mal so. Ja, Download-Empfehlung oder nicht, schaut es euch einfach mal an. Es ist gratis. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.